ich die Augen zu, komm ich nicht zur Ruhe. Der Hell in meinem Traum bin immer ich. Eine Nacht beim FBI, immer vorn dabei. Und morgens darf ich dann erst wieder heim. Letztens in Shanghai, Bond war auch dabei, kam ich gerade nochmal so davon. Traum ist das Leben so hart, ich bekomm das nicht bezahlt. Der Mist ist erst vorbei, wenn der Wecker klingelt. Der Mist ist erst vorbei, wenn der Wecker klingelt. Godzilla, der Hurensohn, kennt mich von früher schon. Jedes Monster geht mir aus dem Weg. Der Werwolf hat gefleht, hab ihn doch erlegt. Geschafft, zurück in meine Welt. Da Superman nicht kann, muss ich mal wieder ran. Lass den Wecker klingeln, ich bin auf. Traum ist das Leben so hart, ich bekomm das nicht bezahlt. Der Mist ist erst vorbei, wenn der Wecker klingelt. Der Mist ist erst vorbei, wenn der Wecker klingelt. Terroristen, die mich wittern, beginnen an zu zittern. Denn mit allen Waffen mach ich sie glatt. Osama, der Bin Laden, kann keinem nun mehr schaden. Gestern schaltete ich ihn einfach aus. Oft habe ich die Welt gerettet, in Sicherheit gebettet. Das kostet mich immer nur eine Nacht. Traum ist das Leben so hart, ich bekomm das nicht bezahlt. Nur dass der Wecker auch bitte immer klingelt. Nur dass der Wecker bitte auch immer klingelt.